Meine Zuhörer, nähern wir uns heute aufs Neue einem Werk, über das schon Generationen nachgedacht haben, so gilt unser Interesse zunächst dem damals, den historischen Bedingungen also, unter denen das Werk entstand und vor allem dem Autograph. Diese Bedingungen sind weithin erforscht, das Autograph weitgehend ausgewertet und die Erkenntnisse auf diesem Gebiet scheinen endgültig, was plötzliche Neuerkenntnisse übrigens gewiss nicht ausschließt. Leider gibt es gleichwohl keine wissenschaftlich kritische Neuausgabe der Beethoven-Sonaten. Der Blick aufs Autograph, das man unbedingt einmal gesehen haben sollte, lässt bereits das damals je die Züge des Jetzt annehmen. Kein Verleger von heute würde ein solches Manuskript entgegennehmen. Bald stocken, bald jagen die Zeichen über das Papier, die Notenköpfe sind kaum markiert, die Schrift wirkt, als sei sie im Begriff, sich gänzlich zu verflüchtigen. Es gibt Stellen, in denen die verräumlichte Zeit ruhig zu fließen und andere, wo sie sich gewaltsam zu stauen scheint. Wahre Katarakte entstehen dort, wo sich musikalische Intentionen überlagern, wo korrigiert, radiert oder ausgestrichen wurde. Bei Beethoven sind das oft die dramatischen Höhepunkte des Schriftprozesses. All das scheint aber nicht so sehr die Seelenregung des Autors wiederzugeben, sondern der Musik selbst. So scheint die Erregung gleichsam objektiviert. Musik bewahrt in dieser Handschrift etwas vom ursprünglichen improvisatorischen Charakter, wirkt nicht wie im Druckbild mehr verdinglicht. Es scheint leichter vom Autograph her als vom erstarrten Druckbild her, jenes quasi Improvisierte zum ersten Mal zu erreichen, nachdem ja alle musikalische Interpretation strebt, seit schriftliche Festlegung sie im Bild erstarren ließ. Zwar ist das Signifikative, die genaue Bedeutung der Zeichen also, schwer zu enträtseln. Es fiele nicht leicht, dieses Werk direkt aus dem Autograph einzustudieren. Desto mächtiger tritt jenes Mimetische hervor, die Geste von Einzelheiten sowohl wie auch von ganzen Seiten, fast gebieterisch. Adorno sagt einmal, Musik machen heißt Musik nachmachen. Das begreifen wir vom Autograph her weit mehr als vom gedruckten Text aus. Das Autograph trägt das Datum 13. Jänner 1822 und umfasst zwei Sätze. Deswegen fragte der ursprüngliche Verleger Schlesinger im Juli an, ob das Finale zufällig beim Notenschreiber vergessen worden. Auch Schindler, Freund und Gehilfe Beethovens, erkundigte sich beim Komponisten, warum das Werk denn keinen dritten Satz habe. Setzen wir voraus, dass Schlesinger und Schindler die Sonate kannten, als sie fragten, so muss ihnen der quasi fragmentarische Charakter des Stückes aufgefallen sein. Beethoven erwiderte auf Schindlers Anfrage, er habe für einen dritten Satz keine Zeit gehabt und deswegen sei ja der zweite Satz so ausgedehnt. Diese lakonische Antwort weist gewiss den Fragesteller ab, verrät aber vielleicht auch eine gewisse Betroffenheit Beethovens. Der vermeintliche Mangel sei doch durch den langen zweiten Satz ausgeglichen. Merkwürdigerweise sagt Beethoven gerade nicht, hier kann kein dritter Satz folgen. Vielmehr erkennt er zwar das Fragmentarische dieser Sonate an, meint indessen, dass die formale Balance nicht in Frage gestellt sei. Meistens wird von den Kommentatoren in diesem Zusammenhang darauf verwiesen, dass es doch auch eine ganze Reihe anderer zweisätziger Beethoven-Sonaten gibt und also Opus 111 gar kein Sonderfall sei. Aber das ist eine rein formale Feststellung. Die Gründe für die Reduzierung eines Sonatenzyklus auf zwei Sätze sind jedes Mal ganz verschieden. Hier wäre zu sagen, dass weder Mangel an Zeit noch an Kraft ein Finale verhinderte. Vielmehr hätte ein Schlussstück im konventionellen Sinn dem inneren Gesetz der Sache derart widersprochen, dass die künstlerische Wahrheit des ganzen Gebildes in Frage gestellt worden wäre. Von allen seinen Werken sagte Arnold Schönberg am Ende Bruchstück wie alles. Und die letzte Sonate Beethovens bekennt musikalisch das Gleiche. Das Ziel nämlich dieses letzten Klaviersonatensatzes und des ganzen Prozesses scheint außerhalb jeder menschlichen Reichweite zu liegen. Reflexionen in Worten darüber lagen Beethoven allerdings fern. Rätselhaft bleibt, was der unzweifelhaft authentische Namenszug Ludwig am Rand des Manuskriptes auf der ersten Seite zu bedeuten hat. Ist es ein beschwörender Anruf des eigenen Namens, der eigenen Kraft? Versuch einer äußersten Konzentration soll es gegenüber dem Jesu Juva über den Bachschen Partituren bedeuten, dass sich nun der Mensch autonom allein auf sich gestellt fühlt? Doch beschäftigt den Interpreten die Frage des Jetzt doch ungleich mehr als die freilich mit ihr ganz verschränkte Frage des Damals. Interpretation ist ja dann erst geglückt, wenn uns das Jetzt eines vergangenen Werkes anblitzt, wie plötzlich aufscheinende Dächer oder Fenster einer fern und grau daliegenden Stadt. Die Sonate wurde von einem Kommentator als Sonat-Testament bezeichnet und auch von Thomas Mann im Dr. Faustus als Signal des Abschieds verstanden. Vergleiche seine Textunterlegung »Lebe wohl, leb ewig wohl« unter die Melodie der Coda des zweiten Satzes. Sie hören Beispiele aus einer Aufnahme mit Alfred Brendel. Wir fragen dazu, wirkt das Faktum, dass dieses Werk die letzte Klaviersonate ist, auf unsere Interpretation zurück? Könnte nicht Opus 90 e-Moll oder Opus 109 e-Dur als ein ähnliches Signal gelten? Die Sonate ist ja keineswegs das letzte Werk, nicht einmal das letzte Klavierwerk. Und es kann wohl kaum die Rede davon sein, dass Beethoven diese Sonate wie eine Art Abschiedsbrief von der Sonatenwelt etwa verfasst hätte. Nehmen wir jedoch theoretisch das ganze beethovensche Sonatenwerk als eine große Figur, so zeigt sich ja tatsächlich sehr deutlich die auffahrende Anfangsgäste der ersten Sonate und die Schlussgäste der letzten Sonate. Hören Sie beides einmal hintereinander. Formt also, um mit Hegel zu sprechen, der Weltgeist ohne Wissen des Subjekts das Werk? Vielleicht sagen wir es schlichter. Der Moment der Lebenskurve, in dem ein Werk entsteht, geht offenbar ganz selbstverständlich als Zeitartikulation in die Komposition mit ein. Besonders evident wohl bei Schubert, der als ganz junger Mann einen vollkommenen Spätstil ausgeprägt hat. Indessen kann doch hier keine Rede davon sein, dass Beethoven in dieser Sonate eine Art musikalisches Testament gemacht habe, wie es einige romantische Kommentatoren wollten. Die Maestoso-Einleitung ist wirklich Einleitung und wird nicht, wie der Gravebeginn der Sonate Pathetik im gleichen C-Moll-Raum, in die Sonatenform des ersten Satzes einbezogen. Aber natürlich hängt diese Einleitung aufs Engste mit dem folgenden Geschehen zusammen. Hören Sie zuerst das Maestoso allein. Funktion der Maestoso-Einleitung ist es, in erstaunlich kurzer Zeit so viel Spannung zu erzeugen, dass das Allegro trotz seiner hochdramatischen Eigentendenzen im Ganzen als eine riesige Auslösung wirkt. Harmonisch, melodisch, dynamisch, auch rhythmisch wird im Maestoso Erwartung artikuliert und immer mehr gesteigert. Die Sonate steht in C-Moll, doch kommt dessen Tonika zunächst nur als Durchgangsakkord vor, ehe sie wirklich mit dem Pathos und Gewicht des Anfangens erscheint, nämlich am Allegro-Beginn. Und vorher holt die Einleitung in riesigen harmonischen Bögen weit aus. Vom Erwartungsklang der Dominante ausgehend stößt sie weit ins Gebiet der B-Tonarten vor, bis zum C-Moll sehr fernen S-Moll und Des-Dur, um sich dann wieder der C-Moll-Dominante zu nähern und endlich dort stehen zu bleiben, aber nicht wie an einem Ruhepol, denn dieses Stehen auf der Dominante steigert das Warten fast ins Unerträgliche. Auch die Melodik wartet hier auf ihre endgültige Prägung, die erst im Allegro-Thema Ereignis wird. Zwar sind alle Charakteristika des endgültigen Themas schon angedeutet, aber noch ganz im Verborgenen. Die Linie des Eingangsthemas enthält schon einige charakteristische Intervalle, die dann in neuer Konstellation das Allegro-Thema bedingen, nämlich die verminderte Septime und die Töne S, C, H. Im Beginn des eigentlichen Allegro-Themas wird die Reihenfolge verändert, nämlich zuerst C, S, H und dann die verminderte Septime. Der Auslauf des Allegro-Themas, dieser Auslauf ist ebenfalls an ganz verborgener Stelle schon in der Einleitung vorgezeichnet, nämlich gegen Schluss, in den schweren Akzenten links. Das Besondere in dieser Einleitung ist also das melodische noch nicht, in dem das erwartete, das vollständige Allegro-Thema gleichzeitig noch nicht da und doch schon gegenwärtig ist. Wolke, die ein Gewitter enthält, das sich noch nicht entlud. Wie harmonisch die Tonika trotz der leichten Berührung im zweiten Takt anfangs noch aussteht, so bleibt auch die Melodik kunstvoll im Wagen noch undefinierten. Höchst zukunftsträchtig ist übrigens auch der vom fünften Takt an stetig chromatisch ansteigende Bass, der gleich darauf in umgekehrter Richtung von einem chromatischen Ansatz in der zweiten Stimme rechts beantwortet wird. Ich hebe bei der Demonstration jetzt die chromatische Linie unten besonders hervor. So frei, gleichsam undefiniert und wie improvisiert auch diese Einleitung wirkt, so klassisch durchgeformt ist sie doch, aber die dreiteilige Struktur drängt sich kaum auf. Hier wird dreifaches Warten artikuliert, zunächst in den drei thematischen Fragen des Anfangs mit ihrem scharf impulsiven und doch sogleich wieder stockenden Rhythmus. Thank you. dann in einem Entwicklungsteil, dessen Spannung nicht nur harmonisch, sondern dynamisch artikuliert wird. Die Steigerung des Wartens wird nicht als Crescendo, sondern als Diminuendo artikuliert, das aber seltsamerweise als potenziertes Crescendo sich auswirkt, so wie bei einer Flutwelle das Meer sich zuerst riesig weit zurückzieht. Die letzte Phase dieses Wartens zeigt, im Stehenbleiben auf der Dominante nicht etwa Ungeduld, sondern fast so etwas wie Erschöpfung. Doch unterstreicht diese Resignation ja nur die ungeheure Anspannung, unter der das Vorige bereits stand. Auch bedeutet die Erschöpfung hier keineswegs Entspannung, eher eine letzte Sammlung der Kraft, ehe nun das Allegro con brio et appassionato losbricht. Im Bass-Thriller potenziert sich eine enorme Energie, die in den Grundton hinein endlich durchbricht. Der erste Ton des Allegros, C, der Grundton von C-Moll, ist das Ziel der Einleitung. In ihm bündelt sich die ganze Kraft der vorhergehenden 18 Takte. In diesem Sinn ist er ein Ende. Aber der Anfang des Allegros, wahrlich ein schwerer Anfang, will gleichzeitig auch gemacht sein. Wir erleben hier einen gewaltigen Widerspruch der Zeitcharaktere. Einerseits richtet sich ja der gesamte Erwartungsteil der Einleitung auf diesen Augenblick, auf dieses Ziel hin. Andererseits aber enthüllt sich dieses Ziel als allererster Beginn, als neuer Aufbruch, erster Ton des neuen Themas, des ganzen Satzes. Und nicht nur in dem ersten Ton des Allegros wirkt der Widerspruch derartig gewaltig, er wirkt weiter. Zunächst wird nur dieser erste thematische Ton hervorgebracht. Danach die ersten drei Töne des Themas. Hier scheinen sich die rückwärts ziehenden und vorwärts treibenden Kräfte schon einer Balance zu nähern. Und endlich erscheint dann, wie gegen die äußersten Widerstände sich produzieren, das ganze sehr kurze Thema. So entringt sich dieses Thema der Einleitung. So schwer geht hier das Zukünftige aus dem Vergangenen hervor, wird förmlich aus dem Vergangenen heraus gemeißelt. Die Beziehung ist übrigens eine ganz ähnliche. Wie an der berühmten Quartettstelle muss es muss sein, in der übrigens auch melodische Anklänge an Opus 111 bestehen. Indessen, kaum erklang das Thema endlich vollständig, da zeigt sich schon wieder die Macht der retardierenden Kräfte. Das Ende des Themas wird im Ritardando wiederholt und erst ein neuer starker Impuls bringt die Bewegung wieder in rasanten, gleichsam über alle Ufer tretenden Fluss. Noch gibt es hier keine Akkorde, nicht einmal Zweistimmigkeit. Unisono scheint hier allein angemessen. In dem auf kleinsten Raum stattfindenden Drama zwischen Ende und Anfang kann sich nur so die gesamte Aufmerksamkeit auf die entscheidenden Vorgänge konzentrieren. Doch lässt sich das für das Allegro-Thema so charakteristische Vorstürzen und Wiedereinhalten gewiss auch anders deuten, als nur aus dem Zusammenprall des Endens und des Anfangens, nämlich als kraftvoller Impuls, der immer wieder ohnmächtig erlahmt, die Kraft, die potenziell zielstrebig von der Gegenkraft des jähen Ermüdens gehemmt wird. Hier mag auch Biografie direkt ins Werk eingegangen sein, die ja sonst fast immer unerkennbar verschlüsselt ist. Eine dritte Deutung, jenes a tempo ritardando, Endlich würde vielleicht das große Stück wieder neu beleuchten, nämlich die räumliche Deutung. Schon im lang nachhallenden Pedal am Anfang und vor allem harmonisch empfinden wir, dass diese Musik ja im großen Raum steht. In den Ritardando-Echos, die ja nicht nur das erste, sondern auch das zweite Thema des Allegros kennzeichnen, wird der Raum geradezu riesig weit. Denn im Ritardando und Diminuendo scheinen sich die musikalischen Rufe jedes Mal weit zu entfernen, im unbegrenzten Raum zu verlieren. So kann bei Beethoven ein schlichtes Ritardando gleich mehrere völlig verschiedene Perspektiven aufreißen und immer neue Durchblicke gewähren. Wenn nun das Thema eine Oktave höher erklingt, dann wird es von einer rhythmisch antreibenden Begleitung unterstützt. Wir kennen diese gleichmäßige Begleitung übrigens schon aus dem Ende der Einleitung, wo sie aber eine gegenteilige bremsende Funktion ausübte. Nun aber wirkt die gleiche Tonwiederholung als Antrieb, der aber wiederum nicht die Einwirkung der retardierenden Kräfte ganz brechen kann. Man kann sogar sagen, dass dieser zweite Versuch, mit dem Thema die Musik endlich in Gang zu setzen, noch fragwürdiger endet als die vorige. Nämlich in einer wie ratlosen Kadenz, hier mit dem Zusatz Espressivo. Die Kadenz auf dem C-Moll-Schlussakkord hält zunächst das Allegro-Thema nun geradezu im Bann. Immer wieder endet es ja auf C. Alle rebellierende Bewegung half bisher nichts. Hier kommen wir einer weiteren Eigenart dieses so kurzen Allegro-Themas auf die Spur. Es ist gerade nicht, wie sonst so viele Themen von ersten Sätzen, melodisch offen. Es öffnet sich keineswegs seiner Fortsetzung, sondern schließt sich immer wieder. Das aber steht im Gegensatz zu seiner eigentlichen Funktion des Weiterdrängens. Wieder einmal staut sich also die Kraft. In den zahlreichen Wiederholungen stößt das Thema immer wieder an die Grenzen seiner eigenen Ohnmacht. Da holt es zum letzten Mal aus. Unisono kam es nicht weiter, auch in Akkorden nicht. Nun setzt es den letzten Hebel an, und zwar, wie so oft bei Beethoven, den kontrapunktisch-polyphonen Hebel. Eine Art Fugato erscheint, und alles Fugato-Wesen hat bei Beethoven eine durchdringende Kraft. Und tatsächlich, nun gelingt der Ausbruch aus C-Moll, aus dem C-Moll-Bann. Höher und höher schraubt sich das nur zweistimmige kontrapunktische Geflecht von C-Moll nach S-Dur, dem As-Dur folgt, das sich seinerseits wieder nach Des-Dur neigt, aber dann doch nicht verlassen wird. In riesigen Sprüngen wird endlich die Ausgangsposition des zweiten Themas erreicht. Man ist versucht, dieses zweite Thema aus den bisherigen musikalischen Vorgängen abzuleiten. Der punktierte Rhythmus der Einleitung könnte ja vielleicht als Parallele mit dem schon vorher gehörten Ritardando des Hauptthemas gelten. Auch die Tonart As-Dur kann in C-Moll für den Auftritt eines Seitenthemas durchaus erwartet werden. Doch wie anders ist hier die musikalische Wirklichkeit? Wird die Sonate auch nur einigermaßen zureichend interpretiert? So tritt eben hier zum erwarteten Zeitpunkt in einer zu erwartenden Tonart das ganz und gar Unerwartete ein. Dies zweite Thema ist der Einspruch, der jähe Friedensruf im Kampf, das ganz andere, qualitativ neue, allein Kraft seines Ausdrucks. Der punktierte Rhythmus ist also quasi neu und nicht einfach der wiederaufgenommene aus der Einleitung. Das spätere Ritardando ist weder eins des Zusammenstoßes zweier Zeitkategorien noch eins des Erlahmens. Schon grafisch tritt der neue Charakter ja deutlich hervor. Das zweite Thema bedeutet einen Bruch. Die kontinuierlichen Sechzehntel setzen jäh aus. Die polyphone Gestalt verschwindet plötzlich. Der Klang wird leer. Das Crescendo, das wir uns kurz vorm Fortissimo vorzustellen haben, wird ohne eigentlichen Übergang plötzlich aufs Piano reduziert. Der Spieler muss der grundsätzlichen Veränderung Rechnung tragen. Indem er aus dem bisher bestimmenden Gegensatz motorische Kraft, hemmende Gegenkraft, ausbricht und in eine neue Qualität des Rhythmus eintritt, nämlich das rezitative sprechende Gefälle. Erst so ist dieser Einspruch hier wirklich das ganz andere. Schräg als Strahl fällt dieses Thema gleichsam ins Bild hinein, wie aus einer anderen Sphäre, und tatsächlich ist es ein Signal bereits aus der Arietta des zweiten Satzes, das sich hier ankündigt. Im dritten Takt der Arietta des zweiten Satzes heißt es in unsere Tonart übertragen: Den Vorschein davon hören wir bereits hier. Heinrich Schenker, den die Frage des Zusammenhangs der beiden Themen erstmalig beschäftigte, hörte im zweiten Thema kühn die Figur des Hauptthemas heraus, indem er die Takte vorher mit einbezog. Die beiden Themen dieses Allegros scheinen mir auch verschiedene zeitliche Perspektiven aufzutun. Thema 1 ist in seiner Tonfolge sehr alt. So kommt eine sehr ähnliche Bildung schon in einem Orgelwerk Pachelbels vor. Dagegen ist das zweite Thema mehr der Zukunft zugewandt, sozusagen jünger als das erste. Aber wiederum verbindet beide Themen der große Raum. Er scheint hier noch weiter als vorher. Wenn die Melodie des zweiten Themas in der Umspielung erscheint, verundeutlicht sich gleichsam ihre Linie, ist gewissermaßen wie von unablässigem Widerhallen entstellt, bis sie im zartesten, fernsten Adagio ganz verhallt. Es eröffnen sich ungeahnte Raum- und Zeitperspektiven. Der Augenblick, die reine Gegenwart dieses Gesangs dehnt sich weit. Ja, in der Pause danach scheint die Zeit ganz stillzustehen, ehe dieser Moment im dramatisch rassen Zeitstrom des Hauptthemas bzw. seiner Schlussvariante versinkt. Zwar herrscht das gleiche Astu wie vorher und doch eine ganz und gar veränderte Atmosphäre. Aus den ersten drei Thematönen bildet sich nun ein Marsch, der endlich ohne Widerstand vorwärts zu kommen scheint. Doch ist auch hier wieder eine Gegenkraft tätig. Zwar retardiert die Marschmelodie hier nicht, wird aber durch die in sie verflochtene Chromatik am freien Steigen verhindert, nämlich durch die chromatisch abwärts durchmessene Quart As, G, Ges, F, Fes, Es. Ein Ansatz dazu fand sich schon am Ende der Einleitung. Auch der abschließende Lauf ist ja förmlich in Chromatik verstrickt und kommt nur mit äußerster Anstrengung sich windend in die Höhe. So höher hören wir seltsam genug hier beides zugleich. Triumph und seine noch verhüllte Dementierung. Wie viel nun ein einziger Ton bewirken kann, das zeigt dann der Durchführungsbeginn. Nach dem Astdurchschluss das G, eine jähe Rückung um einen halben Ton. Danach wird in Anknüpfung an den eben gehörten Marsch jener dementierende Charakter der Chromatik ganz enthüllt, einen halben Ton tiefer, unisono und in Moll erscheint jener Marsch und macht alle triumphierenden Illusionen zunichte. Vorbildlich genau hält sich Beethoven hier übrigens an die klassischen Konventionen einer Durchführung. Zunächst die Anknüpfung ans unmittelbar vorhergehende, wie wir gerade hörten, dann der Durchführungskern und endlich die Ankündigung der Reprise im Stehen auf der Dominante, ähnlich wie am Ende der Einleitung, nur viel dramatischer. Indessen, so deutlich diese Konventionen auch hier hervortreten, so schulmäßig hier offenbar verfahren wird, so verwandelt wirken diese Konventionen doch. Bei jener Anknüpfung einen halben Ton tiefer, die wir eben hörten, bricht ja eine ganze Welt zusammen. Der Durchführungskern wird von einer kontrapunktischen Bearbeitung des Themas dargestellt, die nur noch im Piano verläuft. Der Sinn dieser kontrapunktischen Stelle kann nur die Sammlung neuer Kräfte sein. Das Thema gibt sich keineswegs geschlagen, im Gegenteil. Denn unmittelbar danach kommt es zu einer fünfmal wiederholten drohenden Auftaktgeste, bestehend aus den ersten drei Tönen des Themas, die die Reprise, den großen Augenblick ihres Beginns, wie in Fraktur ankündigt. Der Vorgang dieses Steigens scheint eigentlich überaus einfach, um nicht zu sagen primitiv, ist es indessen keineswegs. Denn auch dieses Steigen ist wieder durchaus nicht eindeutig. Erstens bleibt es ja an den Orgelpunkt G unten gebunden und zweitens widerstrebt dem Steigen abermals jene chromatisch abwärts strebende Linie, die sich in den verminderten Septimakkorden verbirgt. Wiederum ist das die chromatisch durchmessene Quarte G, Fis, F, E, S, D. Hören Sie diese Töne zuerst allein. Und nun in verschiedener Lage in den Akkorden verborgen. Gibt es hier bei 30 derart widersprechenden gleichzeitigen Vorgängen, auch bei dieser äußersten Steigerung zu dem großen Augenblick dieses Satzes hin, kein Vorwärtskommen. Die ungeheuren Kräfte paralysieren sich gegenseitig. Es ist natürlich kein Zufall, dass das zweite Thema in dieser Durchführung nicht nur keine Rolle spielt, sondern tatsächlich gar nicht vorhanden ist, so als wäre es niemals erschienen. Wir sagten ja bereits, dass das zweite Thema, wie es anders wäre, in diesen ersten Satz hineinscheint, der Auseinandersetzung gewissermaßen entrückt ist. Das wird von dieser Durchführung einleuchtend bestätigt. Es geht eben hier gar nicht um die Konfrontation zweier Themen auf verschiedenen Tonartsebenen, sondern um einen Kampf des ersten Themas mit sich selbst. Diese Tatsache ist im Grunde schon beim ersten Ritenuto im Hauptthema klar. Der ganze Satz ist nur die Entfaltung des erbitterten inneren Ringens von Kraft und Gegenkraft, von positiv und negativ in einem einzigen Charakter. Das zweite Thema bleibt zunächst ein in diesem Zusammenhang rätselhaftes Signal. Bekanntlich liegt das Problem der Beethovenschen Sonatenform oft in der von der Konvention vorgegebenen Reprise, das heißt Wiederholung. Denn die Musik als fortschreitender Prozess sträubt sich eben gegen Wiederholung früherer Phasen. Das Problem tritt hier jedoch weniger hervor, wo das Thema selbst alleiniger Träger des Konflikts ist, der zu ihm gehört. Nur die Intensität dieses inneren Kampfes kann sich immer weiter steigern, wie es auch geschieht. Die veränderten Tonarten zeigen ihn nur noch in neuem und immer schärferem Licht. Hochbedeutsam bei beethovenschen Reprisen sind immer Veränderungen gegenüber der Exposition. Ich greife zum Beispiel den Takt vor Eintritt des zweiten Themas heraus. Er lautete beim ersten Mal, also während der Exposition, folgendermaßen. Nach C-Moll übertragen müsste er in der Reprise eigentlich folgendermaßen lauten. So spielte es Edwin Fischer zum Beispiel. Statt dieses nun zu erwartenden S, das viergestrichene S, schreibt Beethoven aber nur das viergestrichene C. Wir kennen viele solche Stellen, die sich mit dem zu geringen Umfang des damaligen Klaviers begründen lassen. So klingt es auch hier. Aber wir wissen aus der Hammerklaviersonate, die ja zeitlich vorher liegt, dass Beethovens damaliger Flügel sogar bis zum viergestrichenen F reichte, also noch einen Ton weiter. Warum also wählte er hier nicht das ungleich strahlendere hohe S, wie es manche Pianisten auch spielen? Vielleicht ist der Grund darin zu suchen, dass das viergestrichene C innerhalb dieses C-Moll eine unüberschreitbare Grenze darstellen soll. Dieses viergestrichene C scheint mir zudem auch noch mehr das Eingeschlossene, das Auswegslose zu betonen, ehe von außen dann wieder das zweite Thema hinzutritt. Aber eben nicht in Folge, sondern trotz des Kampfes. Das wichtigste Novum dieser Reprise zeigt sich aber im weiteren Verlauf des rezitativischen Gesangs. Das Thema, dem Wesen nach durchaus oberstimmenhaft, erscheint nämlich plötzlich auch links, indes rechts auftaktige Begleitung erklingt. Und danach dient gerade die auslaufende Variante, eine quasi verwehende Tonfigur dazu, eine Vermittlung vom zweiten zum wieder einbrechenden ersten Thema herzustellen. Auch das Tempo wird hier nur allmählich aus freiem Parlando ins strikt Motorische zurückgeführt. Zwar wird hier formal eine Überbrückung, ein Übergang vom ersten zum zweiten Thema angedeutet, aber im Ausdruck scheint sich in der Reprise der Kontrast zwischen den beiden Charakteren ja eher noch zu vertiefen. Wir müssen auch unterscheiden, nicht vom ersten zum zweiten Thema führt der Übergang, sodass der Vorschein, das Rezitativ nämlich, irgend als Resultat des Ringens gelten könnte, sondern nur umgekehrt. Der Schein dieser Hoffnung verdunkelt sich, allerdings nicht plötzlich, sondern allmählich. Wenn die vorher in Astur so triumphierend klingende Schlussgruppe nunmehr in C-Moll eintritt, dann wirkt auch dieser Triumph ganz verzweifelt und ganz verfinstert. Ende wird dann sogar die Selbstzerstörung des Hauptthemas angedeutet. Seine Linie bleibt zwar erkennbar, ist aber in Synkopen zertrümmert. Der zweite Teil der Coda lässt dagegen einen ganz anderen Geist spüren. Nun verschränkt sich der Rückblick, die Figuren links, mit einer undeutlichen Erwartung des Kommenden. Im C-Dur-Klang und in der vagen Andeutung des melodischen Stufengangs der Arietta, die dann folgt, wird zum ersten Mal eine andere Vermittlung, das heißt Versöhnung, angedeutet. Thank you. In diesem ersten Satz gibt es keine Entscheidung und keinen Sieg in diesem Kampf mit sich selbst. Weder Verzweiflung noch Hoffnung behalten das Feld. Aber der erste Satz schließt doch mit einem vagen Vielleicht, der Horizont scheint schwach erhellt. So leistet es in der späten Klassik die objektiv vorgegebene, doch eigentlich konventionelle Form noch einmal, mit dem subjektivsten, einmaligen Ausdruck, den Beethoven intendierte, übereinzukommen. Und so ist mithin das Band zwischen dem Künstler und der Gesellschaft, das heißt hier eben der musikalischen Konvention, noch nicht ganz zerrissen. Aber wir müssen auch sehen, dass die konventionelle Form sich dem künstlerischen Willen keineswegs mehr ohne Widerstand fügt. Die Risse und Brüche, die sie erleidet, sind gerade in diesem ersten Satz der letzten Klaviersonate überdeutlich. Hören Sie nun den ganzen ersten Satz der letzten Klaviersonate, Opus 111, und noch einen Teil des zweiten Satzes, mit dem wir uns dann das nächste Mal beschäftigen werden. Es spielt Alfred Brendel.